بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnen mit dem Namen Allahs, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen inshallah ta'ala heute weiter nach dieser längeren Pause mit dem ersten Band von Sunan Abi Dawud. Und zwar sind wir im Kapitel As-Salah, im Unterkapitel 83, auf der Seite 318. Und wir sind beim Hadith 639 angelangt. Das Kapitel 83 lautet: Wie muss eine Frau beim Gebet gekleidet sein? Also sind wir immer noch bei den sogenannten Shurut As-Salah, den Gebetsbedingungen, und die jetzt speziell hier sind für die Frau. Im 639. Hadith heißt es: Die Mutter von Muhammad ibn Zayd ibn Qunfuz fragte Salama radiallahu anha: Was soll die Frau beim Beten tragen? Sie sagte, sie soll beim Beten ein Kopftuch tragen und ein Kleid mit Ärmeln, das die Oberseite ihrer Füße bedeckt. Nehmen wir gleich den nächsten Hadith noch dazu, denn er ist auch von Salama radiallahu anha. Sie fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes: Darf eine Frau in einem Hauskleid und mit Kopftuch beten, auch wenn sie keinen Überwurf, trägt? Er sagte: Ja, wenn dieses Kleid die Oberseite ihrer Füße bedeckt. Abu Dawud sagte: Diesen Hadith überlieferten Malik ibn Anas, Bakr ibn Mudar, Hafs ibn Riyaf, Ismail ibn Ja'far, ibn Abi Dhiab und ibn Ishaq über Muhammad ibn Zayd, über seine Mutter, über Salama radiallahu anha. Keiner von ihnen erwähnte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie alle erwähnten nur Salama radiallahu anha. In diesem Hadith, liebe Geschwister, geht es offensichtlich darum, welchen Teil des Körpers die Frau bedecken muss. Oder anders ausgedrückt, welcher Teil des Körpers ist im Gebet für sie Aura. Und manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, unterscheiden zwischen der Aura innerhalb des Gebetes bei der Frau und auch außerhalb des Gebetes bei der Frau. Aber hier geht es jetzt alleine darum, um innerhalb des Gebetes. Und diese Überlieferung, wie Imam Abu Dawud rahimahullah am Ende darauf hingewiesen hat, ist schwankt zwischen einer Aussage, ob es eine Aussage ist, die auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgeführt wird, oder auf Salama radiallahu anha. Das ist eine der Mütter der Gläubigen, also eine Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das anders ausgedrückt in der Hadithwissenschaft würde man sagen, entweder ist ein Marfu'-Hadith oder ein Mawquf-Hadith. Und der Unterschied ist natürlich insofern, dass wenn es eine Aussage des Propheten ist, dann ist es auf jeden Fall ein Argument, sagt man Hujja auf Arabisch, das heißt, man kann damit zweifellos argumentieren bei allen Muslimen der Welt. Aber wenn es keine Aussage des Propheten ist, sondern Aussage von Salaf, von einem Sahabi, in diesem Fall eine Ehefrau, dann kommt es darauf an. Dann kommt es darauf an, um welches Thema es geht. Aber hier in diesem Fall, hier, wie ihr sehen könnt, geht es ja um die Aura der Frau im Gebet. Und welche Menschen sollen besser darüber Bescheid wissen nach dem Propheten sallam, als die Frauen, die um den Propheten herum waren, die vom Propheten sallam, gesehen wurden, wie sie beten. Und mit Sicherheit hätte er sie darauf hingewiesen, wenn sie irgendetwas falsch gemacht hätten. Da. Schauen wir uns noch einmal die Überlieferung an. Die Mutter von Muhammad ibn Zayd ibn Qunfuz fragte Salama. Salama radiallahu anha: Was soll die Frau beim Beten tragen? Sie sagte, sie soll beim Beten ein Kopftuch tragen und ein Kleid mit Ärmeln, das die Oberseite ihrer Füße bedeckt. Diese Aussage ist Grundlage für die Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, die besagen, dass eine Frau während des Gebetes diese bestimmten Körperteile bedecken muss. Und die Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama gibt es nur an drei Stellen. einmal in Bezug auf, Entschuldigung, im Gebet gibt es an zwei Stellen, nur an zwei Stellen. Einmal in Bezug auf die Hände und einmal in Bezug auf die Füße. Das sind die einzigen zwei Stellen, meines Wissens nach, wo die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht sind, ob das im Gebet Aura ist oder keine Aura ist. Das heißt, über den Rest sind sie sich einig. Ja? Sind sich einig darüber, dass sie ihre Beine bedecken muss, dass sie ihre Haare bedecken muss. Sie sind sich einig darüber, dass sie umgekehrt, dass sie ihre Hände, ihr Gesicht nicht bedecken muss im Gebet. Und die Meinungsverschiedenheit, wie gesagt, bei den Händen, und damit meine ich von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk, ja, und bei einem Teil der Füße, bei manchen Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und diese Überlieferung, die wir hier sehen, spricht für die Ansicht der Mehrheit, dass eben so nur Gesicht und Hände im Gebet frei sein dürfen. Das Gesicht, alle sind sich darüber einig. Bei den Händen gibt es Meinungsverschiedenheiten. Und die Überlieferung, die wir jetzt hier haben, weist eben auch darauf hin, dass die Hände keine Aura im Gebet sind. Denn sie sagte, sie soll beim Beten ein Kopftuch tragen. Auf Arabisch Kopftuch heißt Khimar. Und Khimar ist das, womit man alles bedeckt, außer dem Gesicht. Khimar im sprachlich gesehen bedeutet Rita'ur Ras. Das heißt das, womit man den Kopf bedeckt. Das sogenannte Kopftuch. Das ist also ein Teil des Hijab. Ich weise immer sehr gerne darauf hin, weil viele Leute denken, dass die islamische Kleidung einer Frau aus dem Khimar besteht, aus dem Kopftuch besteht. Nein, der Kopftuch ist ein Teil dieser Kleidung. Und Allah erwähnte sie auch im Koran Karim, im Gegensatz zu manchen Menschen, deren Aussagen nicht auf Wissen beruhen, die sagen, im Koran gibt es kein Kopftuch oder sowas. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Das heißt, sie sollen mit einem Teil ihres Kopftuches auf ihren Brustschlitz bedecken oder darauf schlagen, heißt es. Das heißt, man nimmt das Kleidungsstück und wenn man die Frau das Kopftuch bindet, dann bindet sie es auf eine Art und Weise, sodass dadurch die Kleiderschlitze im Brustbereich bedeckt werden. Und das ist eine Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn sie jetzt ihren Brustschlitz nicht bedecken würde mit dem Kopftuch, sondern mit was anderem, hätte sie die Eier nicht umgesetzt. Und guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala das in einem Satz zusammengefasst hat. Also hätte er auch sagen können, sie sollen ein Kopftuch tragen und sie sollen ihre Brustschlitze bedecken. Aber er hat es kurz gefasst, in einem Satz. Sie sollen mit einem Teil ihres Kopftuches den Brustschlitz bedecken. Ja? Das nennt man Rhetorik. Das nennt man Redegewandtheit. Ja? Und deswegen die Umsetzung der Eier funktioniert nur, wenn die Frau ein Kopftuch hat. Sonst funktioniert es nicht. Deswegen, wenn jemand sagt, die Sache ist nicht im Koran erwähnt, dann sagen wir, lies noch einmal genau. Und es ist keine Schande, wenn man selbst zugibt, dass man nicht der arabischen Sprache mächtig ist, sondern dass man erstmal darüber lesen muss, aber wichtig ist Einsicht. Wichtig ist, dass man akzeptiert und anerkennt, dass damit man sich eben verbessert. Ja? Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wie dem auch sei, das ist das, was den Kopf angeht. Und der Khimar bedeckt den Kopf und dazu gehört das Gesicht nicht. Also manche Leute sagen, dazu gehört das Gesicht gehört nicht, das stimmt nicht. Wenn eine Frau ihre Haare bedeckt hat, dann hat sie ihren Kopf bedeckt. Und das Gesicht hat damit nichts zu tun. Das gilt unter Übereinkunft der Gelehrten. Also keiner der unter Fuqaha sagt, dass die Frau ihr Gesicht bedecken muss im Gebet. Ja? Weil das Wort Khimar sich nicht auf das Gesicht bezieht. Das ist falsch. Ja? Und dann sagt sie, und ein Kleid mit Ärmeln. Ein Kleid mit Ärmeln. Also ein Kleid ist bekannt, dass es irgendwo beginnt im Halsbereich und endet bei den Füßen. Das heißt, es bedeckt den ganzen Körper. Das nennt man ein Kleid. Und wenn, dieser Teil sowieso, sind sich alle darüber einig, dieser Teil bedeckt sein muss. Und dann weist sie aber darauf hin, weil es ja ein Kleid ist auch dann ein Kleid, wenn es aufhört, zum Beispiel bei den Fußknöcheln. Richtig? wenn es bei, versus bei der Wade aufhat, immer noch ein Kleid, ja? Sprachlich gesehen. Männer haben ja auch Kleider in diesem Sinne, nennt man auf Arabisch, versus ein Rida oder Entschuldigung, Izar nennt man für den unteren Teil des Körpers, ja. Oder manchmal auch sagt man ein Thaub, je nachdem, aber Thaub ist eher ein bisschen allgemeiner für jedes Stück Stoff. Wie dem auch sei, letztendlich weist sie darauf hin, dass sie sagt, die Oberseite der Füße müssen auch bedeckt sein. Die Oberseite der Füße müssen auch bedeckt sein. Warum sagt sie, die Oberseite der Füße müssen bedeckt sein? Ja klar, weil die Unterseite, man steht ja darauf, weil es klar ist, dass sie bedeckt sind. Das heißt, wenn also die Oberseite bedeckt ist, dann ist die Unterseite logischerweise sowieso bedeckt, weil man steht ja darauf. Und das bedeutet auf Deutsch, dass das Kleid so lange sein muss, dass es die Füße bedeckt. Ja, und deswegen bei der Frau, im Gegensatz zum Mann, bei der Frau darf das Kleid bis zum Boden gelangen. Und das kann aber dazu führen, dass die Kleider dreckig werden. Deswegen wurde der Prophet darüber gefragt und sagt da, يُطَهِرُهُ مَا بَعْدَهُ. Also, wenn das Kleid dreckig ist, sagt er, ist kein Problem, den Weg, den sie danach beschreitet, wird ihr Kleid wieder reinigen. Das heißt, wenn sie auch ihr Kleid einmal beschmutzt hat, durch eine Unreinheit, Najasa, dann der Weg, der danach ist, wird nicht auch überall Najasa haben, sondern wird dadurch gereinigt werden. Wie jemand, der an seinen Füßen irgendwas Schmutziges bekommt, wenn er weiterläuft, irgendwann reinigt sich von alleine. Das ist die Angelegenheit in Bezug auf und die nächste Überlieferung sagt eigentlich genau das Gleiche aus, und da gibt es, und in die Sache ist es eben eine Aussage des Propheten Sallam oder von Salama, aber hier zeigt es sich, dass es gibt zwei Levels von Bedecken der Aura, einmal das genügende Level und das vollkommene Level, ja. Warum? Weil sie gefragt hat, in der zweiten Überlieferung heißt es, offensichtlich wurde Salama selbst gefragt, darf eine Frau mit ihrem Haus, in ihrem Hauskleid und Kopftuch beten? Und das Hauskleid, was sie anhat, ist kein Überwurf. Was ist der Unterschied zwischen einem Hauskleid und einem Überwurf? Der Unterschied ist, ein Hauskleid ist ein Kleid, in das man hineinschlüpft. Das heißt, es hat Ärmel. Ja? Und der Überwurf ist etwas, wodurch man noch einmal das Kleid einhüllt, aber offensichtlich keine Ärmel hat, in denen man die Hände hineinsteckt. Das heißt, also dadurch wird die Aura noch besser verdeckt. Aber die Frage ist, ist das verpflichtend? Die Antwort lautet, nein, ist nicht verpflichtend. Wenn die Aura bedeckt wird, auch durch ein Kleid, dann darf sie darin beten, auch wenn natürlich es besser wäre, wenn sie ihre Aura noch ordentlicher bedeckt. 84. Eine Frau, die ohne Kopftuch betet. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah nimmt das Gebet einer Frau, die bereits ihre Periode bekommen hat, nicht ohne ein Kopftuch an. Abu Dawud sagte, Sa'id, er meint Ibn Abi Aruba, hat ihn über Qatada, über Al-Hasan, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Diese Überlieferung von Aisha radiallahu ta'ala anha macht noch einmal das Gegenteil oder den Umkehrschluss klar, denn die Frage ist natürlich immer, wenn der Prophet alaihi wasallam anordnet, dass man die Aura bedecken muss, zum Beispiel unter anderem mit dem Khimar, mit dem Kopftuch. Dann ist die Frage, wenn man es nicht macht, was hat das zur Folge? Erstens, ist es eine Sünde oder ist es keine Sünde? Und dann zweitens, führt die Sünde zur Ungültigkeit des Gebetes oder nicht? Okay? Führt sie zur Ungültigkeit des Gebetes oder nicht? Das sind zwei. Weil hier ist die Frage, vielleicht hier sagt ihr, ist doch klar, yani, sie hat ja die Aura nicht bedeckt. Ja? Aber ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Männern verboten, Seide zu tragen. Richtig? Jetzt stell dir vor, jemand bedeckt seine Aura mit Seide. Ja? Ein Mann bedeckt seine Aurat, hat ganz großes Überwurf auf Seide zum Beispiel, den er anzieht oder was auch immer. Ja. Dann stellt sich eben die Frage, hat er seine Pflicht hinsichtlich des Bedeckens der Aura erfüllt? Offensichtlich hat er sie erfüllt, aber nicht mit einem Material, das ihm erlaubt ist. Okay? Und dann, das heißt, er begeht eine Sünde. Aber diese Sünde hat sie zur Folge, dass sein Gebet deswegen ungültig ist oder nicht? Okay? Das ist, da gibt es unterschiedliche Ansichten unter den Ulama, rahimahullah ta'ala. Aber jetzt, wer ist es in unserem Zusammenhang hier, besteht kein Zweifel darüber, dass eine Frau, die kein Kopftuch trägt, ihr Gebet ungültig ist. Und der Beweis ist die Überlieferung, die wir hier haben. Deswegen wüsste ich auch nicht, dass da irgendwelche verschiedene Meinungen gibt hier in diesem Zusammenhang in Bezug auf eine freie Frau. Und deswegen sagt, aber nur, dass man den Hadith nicht falsch versteht, also auf Arabisch heißt es, لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. Man könnte auch übersetzen, Allah nimmt das Gebet einer Frau, die ihre Periode hat, nicht ohne Khimar an. Gemeint ist nicht eine Frau, die ihre Periode hat, dass sie betet während ihrer Periode, sondern eine Frau, die schon in dem Alter ist, in dem sie ihre Periode bekommt. Und das Späteste ist 15 Jahre. Das Späteste. Ja. Die meisten also bekommen es eher vorher, aber ab 15 Jahren ist eine Frau, gilt auf jeden Fall als erwachsen. Und das bedeutet, dass ab diesem Moment auch sie, für sie das Gebet verpflichtend ist und sie als erwachsene Frau behandelt wird hinsichtlich der rechtlichen islamischen Bestimmungen. طيب. Die 642, Aisha ging zu Hafsa, der Mutter von Talha. Dort sah sie einige ihrer Töchter und sagte, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, kam zu mir in mein Zimmer, als ein kleines Sklavenmädchen bei mir war. Da warf er mir sein Gewand hin und sagte zu mir, teile es in zwei Teile und gib diesem Mädchen eine Hälfte und dem Mädchen bei Salama die andere Hälfte, denn ich denke, sie haben schon das Menstruationsalter erreicht. Abu Dawud sagte, genauso hat ihn Hisham über Ibn Sirin berichtet. Diese Überlieferung, abgesehen davon, dass dass sie als daif eingestuft worden ist, aber inhaltlich ist sie natürlich insofern korrekt, dass eine Frau, sobald sie ihr Menstruationsalter erreicht hat, das heißt, sobald sie ihre erste Periode bekommen hat und spätestens, wie gesagt haben, Alter von 15 Jahren, muss sie sich bedecken, Aura bedecken. Und in diesem Zusammenhang oder in diesem Hadith gibt es keinen Hinweis auf das Gebet, sondern geht es eher darum, dass eine Frau sich vor fremden Männern bedecken muss, wie hier in diesem Hadith darauf hingewiesen wird. Wallahu a'lam. 85. Und das Sadl im Gebet. Sadl ist eine Art und Weise, wie man gekleidet ist. Und da gibt es unterschiedliche Auslegungen dazu. So lesen wir zum Beispiel, falls ihr das Buch bei euch habt, Sadl bedeutet entweder, dass man im Gebet seine Kleider herunterhängen lässt. Dass man im Gebet seine Kleider herunterhängen lässt. Nun die Frage ist, was ist damit konkret gemeint? Entweder kann damit gemeint sein, so dass es den Boden berührt. Natürlich dann in Bezug auf die Männer, weil bis auf die Frauen haben wir ja schon geklärt, dass sie ihre Füße bedecken müssen. Oder beim Umhang nicht beide Seiten zusammenzuführen. Also Leute, die einen Überwurf tragen, lassen manchmal in der Mitte das offen. Das zum Beispiel. Okay? Dass man eben beim Überwurf das schließt, entweder durch Gürtel oder je nachdem Knöpfe oder wie auch immer man das zu halten möchte. Oder indem die Hände unter dem Gewand versteckt sind und man sich so verbeugt und niederwirft. Oder den Umhang auf den Kopf legen und herunterhängen lassen, ohne dass ein Teil des Kleides auf den Schultern liegt. Also das sind alles verschiedene Bedeutungen dieses Wortes Sadl, und das der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier verboten hat. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es verbot, das Kleid im Gebet herunterhängen zu lassen, also Sadl, und dass ein Mann im Gebet seinen Mund verdeckt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sondern dass man im Gebet seinen Mund verdeckt, ist offensichtlich deswegen, weil dadurch nicht klar sprechen kann. Ja, gerade steht man vor, der Imam redet und hat ein Stück Stoff vor seinem Mund, dadurch nuschelt er. Aber wichtig ist im Zusammenhang, Geschwister, dass wir uns daran gewöhnen, die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam so zu nehmen, wie sie sind, und auch danach zu handeln. Ja? Also das, was wir sagen, sind Weisheiten, die dahinter stecken. Okay? Aber nicht, dass jemand sagt, ja, ich bete allein, dann ist es egal. Oder ich bete ja, wie heißt es, hinter dem Imam, dann ist es egal. Nein, der Prophet hat das verboten. Fertig. Dann machst du das weder als Imam noch als... Weil wenn wir anfangen zu diese allgemeine Aussage einzuschränken, kann man auch wieder gegen argumentieren. Und am stärksten, die stärkste Handhabe hat immer derjenige, der sagt, ich halte mich an den Hadith, wie er dasteht, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ja? Ich sage mal ein Gedankenspiel, jemand sagt, ich bin kein Imam, ich bete alleine. Okay. Derjenige Mensch, also der meistens alleine betet, wie die Frau zum Beispiel, oder die meisten Muslime beten meistens hinter dem Imam, oder nicht? Also gewöhnt man sich dann an eine bestimmte Sache. Man gewöhnt sich daran. Also normalerweise betest du immer, so wie du immer betest. Also du verstellst dich ja nicht. Ja? Wenn du dich immer daran gewöhnst, auf eine bestimmte Sache zu machen im Gebet, dann kommst du manchmal auch in eine Situation, wo du dann Imam bist. Und dann plötzlich handelst du diesem Hadith zuwider. Okay? Und das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass man Vorbild ist. Dass man Vorbild ist. Du darfst nicht vergessen, es wird immer Leute geben, die bei bestimmten Themen eine Meinung haben, andere eine andere Meinung. Aber du gerade als jemand, der nach Wissen strebt, in seiner Region lernen möchte, du sollst Vorbild sein für die anderen. Und du sollst nicht immer nur das machen, was das Minimum ist an deinen Aufgaben. Nein, du strebst nach Vollkommenheit. Du strebst nach Vollkommenheit. Ja? Weil was ist der Sinn davon, dass du deine Religion lernst? Was ist der Sinn davon, dass du zu Unterrichten kommst? Und Sinn davon, dass du Hadith des Propheten sagst. Also ist der Sinn davon hier einfach nur, dass man am Ende sagt, ich habe das Buch gelesen? Nein, im Endeffekt, dieses Buch, jeder Hadith, den du hörst, ist ein Argument gegen dich. So? Also wenn Yawm al-Qiyamah Allah zu dir sagt, warum hast du dich nach dem Hadith 645 gehandelt? Was sollst du ihm sagen? Ich war nur da, so ein bisschen zu hören. Ja? Nein, ich habe vergessen. Dann wiederhole ein bisschen. Und wichtiger noch als das, setz es um. Und das ist ein dritter Aspekt, den ich erwähnen wollte, auch bei solchen Hadithen. Wenn du anfängst zu sagen, ja, das ist gemeint nur der Imam oder nur wenn man laut liest oder was weiß ich, tamam, auch wenn du alleine betest zu Hause, sollen deine Worte klar sein. Und sollen, deutlich sein. Manchmal stellt sich jemand zu dir, ohne dass du es merkst. Tamam. Manchmal hört dir jemand zu, ohne dass du es merkst. Ja? Der Muslim ist, dieser wichtigste Aspekt, wie ich gerade gesagt habe, oder ein wichtiger Aspekt, wie ich gerade gesagt habe, ist, du merkst dir am besten die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn du danach handelst. Ja? Und der Mensch vergisst sehr schnell. Und warum haben die Sahabe sich so viel gemerkt? Weil sie danach gehandelt haben. Und Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, über ihn wird überliefert, dass er kein Hadith in seinen Musnad aufgenommen hat oder versucht hat, ohne danach zu handeln. wenn er nur einmal danach gehandelt hat. Das ist ganz anders. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel. Das Fasten zum Beispiel. Es gibt verschiedene Art und Weise, verschiedene Anzahl von Tagen, die man fastet. Der eine fastet montags und donnerstags, der andere fastet 3 Tage im Monat, der nächste fastet die 3 sogenannten weißen Tage, Yom al-Bid, der nächste fastet jeden 2. Tag, der nächste fastet jeden 3. Tag und so weiter. Falls diese Sachen kannst du am besten merken, wenn du es umsetzt. Mal dies, mal das. Was schadet es dir, wenn du ein Jahr lang wie Abu Dawud, wie Imam Dawud, Entschuldigung, wie Prophet Dawud fastet? Oder wenn du ein Jahr lang jeden 3. Tag fastest, wie der Prophet gesagt hat. Oder ein Jahr lang nur Montag oder Donnerstag. Die letzten Jahre machst du es. Also du wirst mich vergessen. Oder das Nachtgebet zum Beispiel. Die vielen Versionen, die überliefert sind, Prophet betet er 3 Rakat zusammen oder 5 oder 7 oder 9. Bleibt, wenn er 7 betet und 9 betet, sitzt er dann bei der vorletzten Rakat oder sitzt er nicht bei der vorletzten Rakat? Du kannst den Hadith auswendig lernen und wiederholen jeden Tag. Also du kannst auch danach handeln, das ist viel einfacher. Viel einfacher. Okay. Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, sagte über diesen Hadith, den wir gerade gehört haben, und, also inhaltlich meine ich, ansonsten andere Überlieferung, er sagte, Isl hat ihn über Ata, über Abu Huraira radiallahu anhu, so berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sattel im Gebet verbot. Ibn Juraij sagte, ich habe gesehen, dass Ibn Juraij, also eine Generation nach den Tabi'in, ich glaube Atba'at Tabi'in, er sagte, ich habe gesehen, dass Ata meistens Sattel machte. Weil Ata ist von den Tabi'in. طيب, was will er damit sagen? Ich habe gesehen, dass Ata, wahrscheinlich meint er mit Ibn Abi Rabah, Sattel machte. Abu Dawud sagte, dieser sorgt dafür, dass der andere Hadith da'if ist. Er will damit sagen, dass die Frage ist, erstmal, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Art von, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Sattel verboten hat, da haben wir natürlich jetzt erstmal diese verschiedenen Definitionen gehört, was Sattel überhaupt ist. Und wenn er etwas verbietet, alaihi salatu wasalam, dann stellt sich die zweite Frage, ist dieses Verbot verpflichtend oder nicht? Ich will damit sagen, ist es Verbot im Sinne von Haram oder ist es ein Verbot im Sinne von Makruh? Der Unterschied ist klar. Gibt es. Und als ob Ata sagen würde, damit ist Makruh gemeint und nicht Haram. Oder Ata hat eine ganz andere Art von Zettel gemacht, als die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten hat. Okay. Und deswegen, das ist eine Angelegenheit, die aufgebaut ist auf die Definition dieser Aussage. Erst einmal, Allah weiß am besten Bescheid. Aber die Version zu sagen, dass damit, also wie kann man zum Beispiel herausfinden, welche Bedeutung eher gemeint ist, indem man auf andere Hadithe schaut, was der Prophet noch so verboten hat. Und wir wissen, ein Verbot ist in Bezug auf die Kleider, dass sie eben zum beim Mann zum Boden gelangen. Okay. Wenn das eine Bedeutung ist, die im Sattel vorkommt, dann ist das ein Hinweis darauf, dass das damit auch gemeint ist. Weil diese Bedeutung gibt es auch in anderen Überlieferungen. Und wenn wir Zweifel darüber haben, dass die anderen Sachen verboten sind, dann bleibt es grundsätzlich bei Mubah. Weil wir werden den Leuten nicht etwas verbieten, bis wir sicher sind, dass es auch damit gemeint ist. Tamam. 86. In der Decke einer Frau eingehüllt beten. Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte nicht in unsere Decken eingehüllt zu beten. Eine Decke ist klar, man hüllt sich damit ein, um sich zu wärmen oder um sich darin zu schlafen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Überlieferung hat er es gemieden, die Decken von Frauen zu benutzen, um darin ein Gebet zu verrichten. Und offensichtlich ist das aufgrund der eventuellen Vorhandensein der Najasa. Denn der Mensch, wenn er etwas Häufiges um sich herum hat, Kleidungsstücke und ähnliches, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie dadurch verschmutzt werden. Und aber darauf zu schlafen oder sich darauf einzufüllen, ist ja kein Problem. Aber wenn man sein Gebet verrichtet, muss man eben darauf achten, dass drei Dinge sauber sind. Daher sind einmal die Kleider, einmal der Körper, und zweitens der Körper und drittens der Gebetsplatz. Wallahu a'lam. Aber ansonsten, wenn man, yani, wenn man sich sicher ist, dass diese Sachen sauber sind, daher sind, darf man sie benutzen. Er hat es auch nicht verboten, Salah. Das heißt ja nur, er pflegte nicht in unsere Decken eingehüllt zu beten. Sie beschreibt, was er zu machen pflegte normalerweise. Das schließt nicht aus, dass er es nicht trotzdem mal gemacht hat. Und es bedeutet auch nicht, dass es verboten ist. Aber was könnte der Hinweis, was könnte der Grund dafür sein? Darauf habe ich euch vorhin hingewiesen. 87. Als Mann mit zusammengebundenen Haaren zu beten. Abu Sa'id al-Maqburi sagte, dass er Abu Rafi' den Maula des Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, wie er bei Hassan ibn Ali vorbeiging, als dieser stehend betete und seine Haare im Nacken geflochten trug. Abu Rafi' löste sie, worauf Hassan sich zornig zu ihm wandte. Abu Rafi' sagte, bete weiter und werde nicht zornig, denn ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, dass dies der Sitzplatz des Satans ist. Das heißt, die Stelle, wo die Haare geflochten sind. Schauen wir uns, die nächste Überlieferung ist ähnlich, aber es ist eine andere, deswegen bleiben wir bei dieser. Also, hier in dieser Überlieferung, Abu Rafi' ist der Maula des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Maula ist in diesem Fall hier der freigelassene Sklave vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ihr wisst, wenn ein Mensch einem anderen Menschen die Freiheit schenkt, ist das eine riesengroße Wohltat diesem Menschen gegenüber. Sodass dadurch eine Art Beziehung entsteht. Stell dir mal vor, nur vergleichbar, jemand ist im Gefängnis und er kann nur auf Kaution raus, oder beziehungsweise er kann nur raus, wenn seine Schulden beglichen werden, ansonsten bleibt er da drin. Wie soll er seine Schulden begleichen? Er ist im Gefängnis, kann er niemals arbeiten. Ja? Und es kommt jemand und zahlt den Betrag, damit er wieder die Freiheit hat. Was für ein Gefühl wird dieser Mensch gegenüber dem Wohltäter haben? Und in diesem Fall ist er noch größer, denn er kauft ihm die Freiheit. Früher gab es Sklaverei, und wenn jetzt jemand aus der Sklaverei freigelassen wird, dann wird er durch ein freier Mensch. Und diese Wohltat hat zur Folge, dass es eine Art Beziehung gibt zwischen dem Freilassenden und dem Freigelassenen. Okay? Und diese Beziehung nennt man auf Arabisch Wala. Und das Witzige im Arabischen ist, beide Menschen nennt man Maula. Okay? Und deswegen manchmal muss man ein bisschen überlegen, wer ist jetzt wer. Ja? Aber natürlich hier, der Prophet Hassan war nie ein Sklave, war immer ein freier Mensch. Also deswegen wissen wir, dass der Prophet und auch andere Sahaba viel diese Wohltat gemacht haben. Auf jeden Fall, Abu Rafi', dieser Maula des Propheten, sah einmal Hassan ibn Ali. Öfter sagen die Leute Al-Hassan ibn Ali, und hier in dieser Bildung heißt es Hassan ibn Ali. Deswegen muss man doch beides sagen. Beides. Der Name eigentlich ist Hassan. Aber Al-Hassan heißt der Hassan, so ungefähr. Als würde man sagen, es geht um den Berühmten. Ja. Aber viele, also oft ist es schon als Teil des Namens geworden. Ja. Aber eigentlich heißt der Name Hassan. Wie dem auch sei. Hassan ibn Ali ist einer der Enkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil eben Ali, er hat die Tochter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, geheiratet. Fatima, radiallahu anha. Und sie hat dieses Kind geboren, Hassan, und natürlich auch noch andere, wir wissen. Auf jeden Fall, er sah Hassan im Gebet beten und er hatte seine Haare zusammen gebunden im Gebet. Geflochten. Also nicht nur wie heißt es, gebunden, sondern auch geflochten. Und stell dir mal vor, er ging im Gebet hin und hat im Gebet dann seine Haare genommen und aufgemacht. Und Al-Hasan war noch jung. Ja? Und was sollst du jetzt im Gebet machen? Jemand spielt mit deinen Haaren hinten rum und du bist im Gebet und du hast dir vielleicht Mühe gegeben, dass die Haare zu flechten und so, das ist anstrengend. Und jetzt kommt jemand und macht die Haare auf. Vielleicht weißt du nicht, will er dich ärgern oder was will er mit dir machen. Auf jeden Fall ist er zornig geworden im Gebet, aber was soll er machen? Er kann sich nicht bewegen, er betet gerade zu Allah, tabaraka wa ta'ala. Es ist auch ein schöner Hinweis darauf, dass die Sahaba, die waren nicht im Gebet in einer anderen Welt oder so, und die waren normale Menschen, die haben sich aufs Gebet konzentriert, aber es war nicht so, dass man sie berührt hat und dann haben sie nichts gemerkt oder so viele Geschichten, die man hört von manchen Leuten. Auf jeden Fall, er hat sich darüber aufgeregt, wurde zornig und wandte sich dann ihm zu, offensichtlich im Gebet, du weißt, im Gebet, wenn ein Gebet ist, solange man nicht die Qibla mit dem Körper, sich von der Qibla abwendet mit dem Körper, ist das Gebet gültig. Das heißt also, wenn ich meinen Kopf drehe, nach rechts um zu schauen oder nach links um zu schauen, oder leicht mich abwende von der Qibla mit dem Körper, bleibt das Gebet gültig. Ja. Und offensichtlich hat er sich im Gebet ab. Warum im Gebet? Weil er sagt danach, bete weiter und werde nicht zornig. Dann reg dich nicht auf. Ich habe nicht was gemacht, was falsch ist, sondern du hast was gemacht, was falsch ist. Ja. Und die Begründung kommt sofort parat. Und das ist das Schöne bei den Gelehrten aus diesen Generationen, möge Allah tabaraka mit ihnen zufrieden sein, dass sie gehandelt haben nach Überlieferungen direkt. Warum hast du es gemacht? Ja, weil der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, so und so und so. Werde nicht zornig, reg dich nicht auf, denn ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, dass dies der Sitzplatz des Satans ist. Das heißt, die Haare, die Stelle, wo die Haare geflochten sind. Und wir wissen, dass das ist eine Form der Eitelkeit. Ja, manche Leute binden ihre Haare. Warum? Weil sie wollen nicht, dass die Haare im Gebet auf den Boden gelangen. Okay? Und diese Art, von Eitelkeit, soll der Mensch beiseite lassen, soll sie ablegen. Auch zum Beispiel, wenn du dich niederwerfen möchtest und da ist Erde, Sand, Steine oder was auch immer, dann du darfst einmal wischen, aber es reicht, fertig. Ansonsten ist es nicht schlimm, wenn du dein Angesicht auf Erde legst oder auf Matsch legst. Oder der Prophet hat das gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du dich nicht daran gewöhnst, an solche Sachen, dann diese Eitelkeit, die macht dir Probleme. Also manche Leute, zum Beispiel, sie können nicht einmal in einem Garten beten, wo Gras ist. Ja? Sie sagen, ich brauche einen Teppich, um meinen Kopf drauf zu machen. Nein, mach dein Gesicht direkt auf die Erde oben drauf. Vielleicht kommt mal eine Ameise so und kitzelt dann ein bisschen an der Nase. Das ist aber nicht so schlimm. Also man gewöhnt sich an diese Sachen. Aber man gewöhnt sich auch daran, immer nur zu beten, wo es so sauber ist wie sonst. Manche Leute haben Boswas, Gott bewahrt. Also wenn hier im Gebetsplatz zum Beispiel ein Schaf durchläuft oder sowas, ja, dann haben sie das Gefühl, sie können da nicht mehr beten, weil es dreckig geworden ist oder sonst etwas. Ja. Die Sachen soll man alles weglassen. Oder auch sogar, wenn ein Tier, das Najis ist, durchgelaufen, zum Beispiel ein Hund. Manche Leute sagen, wie soll ich jetzt da beten? Okay, das stimmt, die meisten Gelehrten sagen, Hunde sind Najis. Aber es geht nicht darum, ob der Hund Najis ist. Es geht darum, ob die Najasa an den Teppich gelangt. Tamam? Und da geht es um die Flüssigkeit. Ja? Deswegen, solange du nicht die Najasa am Teppich sehen kannst, oder riechen kannst, oder wie ein Hund schmecken kannst, tamam? Dann gilt sie als nicht vorhanden. Mach dir keinen Kopf daraus. Und auch dieser Hadith weist darauf hin, liebe Geschwister, dass der Shaitan immer dann da ist, wenn dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuwider gehandelt wird. Er sagt, hier, das ist die Stelle, wo die, das ist der Sitzplatz des Satans. Guck mal. Und solche Sachen, so eine Zuwiderhandlung hat sogar dazu geführt, dass dieser Mensch yani zornig wird über etwas, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam der das angeordnet hat. Auf Unwissenheit. Aber trotzdem, wir wollen erst gar nicht in diese Sache gelangen. Wir sehen, dass der Shaitan ist derjenige, der anstachelt. Weil man könnte ja auch sagen, warum hast du das gemacht? Gibt es einen Grund dafür? Und erstmal zu Ende beten und danach fragen, was war das Problem? Aber dass man zornig wird, okay, war wahrscheinlich eher, weil er am Beten war und nicht gestört werden wollte durch sein Gebet. Aber in der Zuwiderhandlung der Aussagen des Propheten sallam, steckt alles Unheil. Allah. Nehmen wir noch diese eine Überlieferung, inshallah ta'ala, damit ihr euch nicht zu sehr auf die Folter spannen könnt, nach dieser längeren Pause, auch mal wieder durch Eingewöhnungszeit. Quraib, der Maula von Ibn Abbas, so Maula haben wir es schon kennengelernt, radiallahu anhuma, erzählte, dass Ibn Abbas Abdullah ibn al-Harith beim Beten sah, wobei dessen Haar hinten zusammengebunden war. Er stellte sich hinter ihn und löste es, und der andere bewegte sich nicht. Als er sein Gebet beendet hatte, wandte er sich Ibn Abbas zu und sagte, was machst du mit meinem Kopf? Er antwortete, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, das Gleichnis dessen, der dies tut, ist wie jemand, der mit nach hinten gebundenen Händen betet. Das Gleichnis dessen, der dies tut, ist wie jemand, der mit nach hinten gebundenen Händen betet. Vor diese Situationen ziemen sich nicht im Stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Man stellt sich ordentlich hin, man übertreibt es nicht mit der Eitelkeit, und genauso wie du bei der Niederwerfung dich auch nicht davor genierst, dass du deine Hände auf den Boden legst und dich niederwirfst für Allah azza wa jal, und nicht so dich niederwirfst. Ja. Genauso auch sollst du nicht vermeiden, dass deine Haare sich mit dir niederwerfen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen soll man darauf achten. Manche Leute sagen, ich habe ja das nicht gemacht, um damit zu beten. Manche Leute sagen, meine Haare sind schon vorher so gewesen. Ich habe das nicht gemacht, um dem zu beten. Die Frage ist, weiß das jemand, der dich sieht? Weiß das jemand, der dich sieht? Deswegen diese Fallunterscheidung muss man mal aufpassen. Ja. Bei einer Frau ist was anderes, weil die Frau sowieso hat ihre Haare bedeckt. Eine Frau hat sowieso ihre Haare bedeckt. Ja. Da kann man das verstehen. Da wird keiner kommen von hinten und ihre Haare lösen. Ja. Aber hier beim Mann achtet auf solche Angelegenheiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und beim nächsten Mal machen wir weiter mit dem Kapitel 88, wo es heißt, mit Schuhen beten. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam, wa baraka ala Muhammad, ala alihi wa sahbihi wa sallam, tasliman kathira.